Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, this morning we continue. Heute Morgen machen wir weiter. So Paul is saying, whatever body you die in is not the same body that you're going to have after the resurrection. Paulus sagt, dass der Leib, mit dem du stirbst, nicht derselbe sein wird, den du nach der Auferstehung haben wirst. Well, thank God. Oh, Gott sei Dank. Can you imagine you die with cancer and then you're resurrected with cancer? Stell dir vor, du stirbst an Krebs und wirst mit Krebs wieder auferweckt. Oh, you die obese, you've struggled with it for who knows how long and now you resurrect obese and that's how you live for all eternity. Oder du stirbst übergewichtig, kämpfst schon wer weiß wie lange damit und wirst nun übergewichtig wieder auferweckt und lebst so in der Ewigkeit. Paul says, this way of thinking is not a spiritual thinking. Paulus sagt, dass diese Denkweise nicht geistig ist. And this is not an argument against resurrection. Das ist auch kein Argument gegen die Auferstehung. Remember, they were arguing against resurrection. That is the point to remember. Denke daran, sie haben gegen die Auferstehung argumentiert. Das ist der springende Punkt. Let's go to verse 38. Gehen wir zu Vers 38. But when it dies, God gives it a new form. Wenn es aber stirbt, gibt ihm Gott eine neue Form. I like that. Das gefällt mir. I like it that God himself is going to create a new body for everybody. Mir gefällt, dass Gott selbst einen neuen Leib für jeden Menschen schaffen wird. Yes, a body. Ja, einen Leib. Look, he says, God will give it a new form, a body to fulfill his purpose. Schau, er sagt, Gott gibt ihm eine neue Form, einen Leib, um seine Absicht zu erfüllen. Here on earth, you also have a body to fulfill your purpose here on earth. Hier auf der Erde hast du auch einen Körper, um deinen Zweck zu erfüllen. But when you live forever with Jesus in heaven, you have a different purpose than you have here on earth. Aber wenn du für immer mit Jesus im Himmel lebst, wirst du eine andere Aufgabe als hier auf der Erde haben. Therefore, you will also have a different body. Deshalb wirst du auch einen anderen Leib haben. The body there is not going to limit you. Der Leib dort wird dich nicht einschränken. Like the body here limits you. So wie der Leib dich hier einschränkt. But Reinhard, aren't we supposed to live a life without limits? Aber Reinhard, sollen wir nicht ein Leben ohne Beschränkungen führen? Sure, we're supposed to live a life without limits so that we can fulfill everything that God has. Sicher, wir sollen ein Leben ohne Beschränkungen führen, damit wir alles erfüllen können, was Gott hat. But we are still subject to the laws that govern this world. Aber wir sind immer noch den Gesetzen unterworfen, die diese Welt regieren. For instance, the law of gravity. Zum Beispiel dem Gesetz der Schwerkraft. With the body that you will have after you've been resurrected, you will not be subject to the law of gravity. Mit dem Leib, den du nach deiner Auferstehung haben wirst, unterliegst du dem Gesetz der Schwerkraft nicht. You will fly just like an airplane. Du fliegst wie ein Flugzeug. You can be from one place to another place in an instant. Du kommst im Handumdrehen von einem Ort zum anderen. I like that the Apostle Paul specifically uses here the word body. Mir gefällt, dass der Apostel Paulus hier ausdrücklich das Wort Leib verwendet. And I tell you why. Ich sage dir auch warum. Because some people believe that heaven is a spiritual place and not a literal place. Einige Leute glauben nämlich, dass der Himmel ein geistlicher Ort ist und kein realer, wortwörtlicher Ort. No, I believe it is a spiritual place, but it is a literal spiritual place. Ich glaube, dass er ein geistlicher Ort ist, aber ein realer geistlicher Ort. Look, Paul says. Schau, Paulus sagt. When it dies, God gives it a new form, a body, to fulfill its purpose. Wenn es stirbt, gibt ihm Gott eine neue Form, einen Leib, um seinen Zweck zu erfüllen. So, after the life is over and you will have been resurrected. Wenn das Leben vorbei ist und du auferweckt worden bist. At the coming of Jesus. Bei der Wiederkunft Jesu. You are not going to be just a spirit that floats around in a spiritual universe. Wirst du also nicht nur ein Geist sein, der in einem geistlichen Universum umherschwebt. God will give you a brand new body, a true body. Gott wird dir einen brandneuen Leib geben, einen wirklichen realen Leib. The body that then can fulfill the purpose for all eternity. Den Leib, der dann den Zweck für alle Ewigkeit erfüllen wird. It's hard for us to even think how that will be because it's a dimension that we've never experienced. Es fällt uns schwer, uns vorzustellen, wie das sein wird, denn das ist eine Dimension, die wir noch nie erlebt haben. And it's very difficult for us to imagine things that we have never, ever, ever seen or experienced. Und es ist sehr schwer für uns Dinge vorzustellen, die wir noch nie gesehen oder noch nie erlebt haben. That does not make them less real. Das macht sie aber nicht weniger real. And especially that does not make them untrue. Und vor allem macht es diese Dinge nicht unwahr. What God writes here in his words through the Apostle Paul is the absolute truth. Was Gott hier in seinem Wort durch den Apostel Paulus schreibt, ist die absolute Wahrheit. Reinhard, what my body is gonna look like there? Reinhard, wie wird mein Leib dort aussehen? How shall I know? Your body has not yet fallen in the ground and has not yet been resurrected and made a new body. Woher soll ich das wissen? Dein Leib ist noch nicht in die Erde gekommen und wurde noch nicht wieder auferweckt und zu einem neuen Leib gemacht. So, neither do you know, because you have to wait until that happens. Du weißt es also auch nicht, denn du musst warten, bis dies geschieht. Paul is talking in the context of when Jesus Christ comes back and everybody will be resurrected. Paulus spricht im Kontext von der Wiederkunft Jesu Christi und der Auferstehung aller Menschen. So look what he continues to say. Schau, was dann sagt. That all of us will have new bodies. Wir alle werden einen neuen Leib haben. This is an incredible thought. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Just think that your body will never be able to catch a sickness or disease. Stell dir vor, dein Leib wird nie wieder eine Krankheit bekommen können. Just think that your body will not struggle with the weaknesses that you've struggled with here on this earth. Stell dir vor, dein Leib wird nicht mit den Schwächen zu kämpfen haben, mit denen du hier auf der Erde zu kämpfen hast. Just think that your body will not be held back by the dimension that you've been held back with today. Stell dir vor, dein Leib wird nicht mehr durch die Dimensionen eingeschränkt, die dich heute einschränken. Just think. Stell dir vor, that there will no more sin warring in the members of your body. Die Glieder deines Leibes werden nicht mehr mit der Sünde kämpfen müssen. You don't have to do anything anymore to live in victory over sin. That war will not be there anymore. Du musst nichts mehr tun, im Sieg über die Sünde zu leben. Diesen Krieg wird es nicht mehr geben. You will have a beautiful, new, glorious body that's just perfect for you. Du wirst einen schönen, neuen, herrlichen Leib haben, der einfach perfekt für dich ist. Then Paul tells us. Dann sagt Paulus. And he sees to it that each seed gets a new body of its own. Und sorgt dafür, dass jedes Samenkorn einen eigenen neuen Leib bekommt. And it becomes the plant he designed it to be. Und zu der Pflanze wird, für die es bestimmt hat. So you see, everything that dies will get a new body. Du siehst, alles, was stirbt, bekommt einen neuen Leib. But it all will have an eternal body, and that is glorified. Aber es wird einen ewigen Leib haben, der verherrlicht ist. Did Jesus get a new body after he was resurrected? Hat Jesus einen neuen Leib bekommen, nachdem auferstanden ist? Yes. Ja. Was it the same body, just remade and made better? No. War es derselbe Leib, der nur neu und besser gemacht wurde? Nein. He gave him a new body. Gab ihm einen neuen Leib. Jesus walked to the wall. Jesus ging durch die Mauer. And he was so different that his own disciples did not recognize him at the road to Emmaus. War so anders, dass seine eigenen Jünger ihn auf dem Weg nach Emmaus nicht erkannten. Tomorrow we'll talk a little bit more. Morgen sprechen wir noch ein bisschen mehr darüber.